oard.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zu einer One App a Day Folge mit einer Android App, der App Files Go von Google Smartphone Speicher freigeben. Das ist vielleicht ein langer Name für eine kleine App. Kostenfrei direkt von Google technischen Daten folgen erforderliche Android Versionsnummer 5.0 oder höher. Aktuelle Versionsnummer der App 1.0.1781750053 und bei 103.044 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,6 Sternen. Files Go ist der intelligente Speichermanager von Google, der dir dabei hilft, Speicherplatz auf deinem Smartphone freizugeben, sodass es dir wie neu erscheint. Files Go hilft dir auch schnell, Dateien zu finden und sie sicher und einfach offline zu teilen. Mehr Speicherplatz freigeben. Mit dieser App gibst du in nur wenigen Schritten noch schneller und einfacher Speicherplatz frei. Du kannst alte Fotos und Memes aus Chat-Apps löschen, doppelte Dateien entfernen, dich von nicht verwendeten Apps trennen, deinen Cache leeren, Spam löschen und vieles mehr. Speicher prüfen. Mit Hilfe von Files Go siehst du, wie viel Speicherplatz auf deinem Smartphone und deiner SD-Karte noch frei ist. Du kannst direkt in der App Dateien auf deine SD-Karte übertragen und so Speicherplatz auf deinem Smartphone freigeben. Intelligente Empfehlungen. Du erhältst hilfreich Vorschläge für Dateien, die gelöscht werden können, bevor dir der Speicher ausgeht. Je häufiger du die App nutzt, desto intelligenter werden auch die Files Go-Empfehlungen. Dateien schneller finden. Mit Files Go sparst du bei der Suche nach Fotos, Videos und Dokumenten auf deinem Smartphone viel Zeit. Statt Ordnern verwendet Files Go Filter, damit deine Dateien intuitiver organisiert sind. Dateien offline teilen. Du kannst deine Bilder, Videos, Dokumente und Apps mit anderen Nutzern in der Nähe teilen, die App auch haben, also Files Go. Die Übertragung ist mit einer Geschwindigkeit von bis zu 125 Mbit pro Sekunde schnell. Sie ist kostenlos und sie läuft nicht über das Internet. So entstehen dir keine Kosten durch mobile Daten. Verschlüsselte Dateifreigabe. Die Offline-Übertragung von Dateien mit Files Go mittels WPA2-Verschlüsselung gesichert und bietet damit maximale Sicherheit. Effiziente und effektive Speicherverwaltung. Files Go benötigt auf deinem Smartphone weniger als 6 MB Speicherplatz und es gibt keine Malware oder Bloatware, die die Leistung deines Smartphones beeinträchtigt. Also, es ist erstens ein File-Manager direkt von Google. Er ist schnell, er ist klein. Er könnte gerne meiner Meinung nach vorinstalliert sein auf Android-Smartphones. Er bietet dann wirklich intelligente Hilfe, welche Dateien ihr löschen könnt, müsst ihr nicht machen, könnt ihr darauf eingehen. Macht auch nichts, wenn ihr es nicht macht. Könnt ihr auch händisch machen oder gar nicht machen, je nach eurem Speicherplatz. Was ich enorm schön finde, ist diese Möglichkeit, Dateien offline zu teilen. Zwei Android-Smartphones, einfach mal eine Datei hin und her schieben. Sehr geil gemacht. Funktioniert einwandfrei, anders als AirDrop am Anfang. Hust, hust. Klasse Sache. Daumen hoch, Download-Empfehlung meinerseits für Files Go von Google. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.